und Gott sprach, es bringe die Erde Gras hervor, Kräuter die Samen geben und Obstbäume die Früchte bringen ihrer Art gemäß, die ihren Samen in sich selbst haben auf der Erde.